Die Mitglieder der diplomatischen Vertretungen verschiedener Länder und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVRK besuchten am 28. und 29. November zum Tod des höchsten Führers der kubanischen Revolution Fidel Castro Ruz die Botschaft der Republik Kuba in der TVRK und bekundeten ihr Mitleid.